Laut dem Bericht von News 1 Südkoreas richtete jüngst die Advokatenversammlung für demokratische Gesellschaft in Bezug auf die Verletzung der Menschenrechte der entführten DFLK-Bürgerinnen durch die südkoreanische Regierung ein dringliches Gesuch an die UNO. Die Organisation betonte, sie habe den Nationalen Nachrichtendienst Südkoreas um das Treffen mit den Bürgerinnen des Nordens gebeten, um ihre persönliche Sicherheit und Gefangenhaltung zu bestätigen. Aber es sei abgelehnt worden. Der Sonderberichterstatter der UNO solle die südkoreanische Regierung dazu auffordern, die Maßnahmen, die der internationalen Norm entsprechen, zu ergreifen und die Verstöße dagegen ans Licht bringen.